War das Rom damals eine steinige Einöde, ein Dorf von Viehhirten? Oder war das Rom jener Tage eine blühende Weltstadt? Eine dieser zwei Bildplatten kann doch nur das wahre, wirkliche Gesicht Roms zeigen. Es gibt doch nur ein Entweder-Oder. Mitnichten, sagen die Historiker, fehlgeschossen, rufen sie. Die Wahrheit liegt weder rechts noch links, erklären sie. Die Wahrheit liegt ganz einfach in der Mitte. Es ist doch sonnenklar, versichern die Historiker, dass eben beide Seiten übertrieben haben. Ziehen wir also nur eine ideale Mittellinie, so haben wir die Wahrheit mühelos gefunden. Bewundernd ob solcher geschichtswissenschaftlichen Meisterarbeit blicke ich die Historiker an. Also so macht man das Kunststück, die geschichtliche Wahrheit ans Licht zu ziehen? An anderer Stelle sagte ich es bereits, wenn die Relativisten mit ihrer Vorarbeit aufhören, dann fängt für mich die eigentliche Arbeit erst an. So muss ich denn gestehen, auch obige, künstlich temperierte Mittelwahrheit unserer Geschichtsforscher erscheint mir bei kritischer Betrachtung je länger, je mehr als ein Konglomerat von lauter Rätseln. Es ist mir unbegreiflich, wie das kritische Gewissen der Romforscher sich bei obiger Wahrheit beruhigen kann, wie man nicht herausfühlt, dass jene Kunstwahrheit eine Sache voller Rätsel ist. Da sagt man uns also, in den sich widersprechenden Schilderungen über den Zustand Roms ist nach beiden Seiten hin übertrieben worden. Schön. Aber nun verrate man mir bitte einmal, wie es denn wirklich in Rom ausgesehen hat. Man gebe mir Aufklärung darüber, wie die römischen Zustände denn nun wirklich beschaffen waren. Aber siehe da, unsere armen Geschichtsforscher Roms können das nicht. Was sie können und auch gerne tun, ist, dass sie einmal die Elendsquellen und ein andermal die Glanzquellen zu Worte kommen lassen und es dem klugen Leser überlassen, sich zwischen beiden Quellenfeuern auf eine ideale und neutrale Mittelzone zu retten. Hilflos zwischen den beiden feindlichen Seiten der sich widersprechenden Quellen hin und her gerissen, reden die Forscher in den Tag hinein, reden einmal so, einmal ganz anders. Nur die ideale Mittelwahrheit verkünden sie uns leider nirgends in ihren Büchern. Gewiss sagen sie wohl hier und da, es ist übertrieben worden. Aber an anderer Stelle machen sie uns ausdrücklich darauf aufmerksam, von der Größe der Verwilderung, von der gänzlichen Versunkenheit, welche Rom damals anheimfiel, ist es schwer, sich genügende Vorstellungen zu machen. Seite 62. Also, lieber Leser, obwohl die Verfallsschilderungen nur schwer eine genügende Vorstellung machen, wie entsetzlich die Versunkenheit Roms war, nur eines ist sicher. Sind die Elendsschilderungen nicht gewaltig übertrieben, so müssen die Glanzschilderungen nicht etwa bloß ein bisschen übertrieben, sondern dann müssen sie glatt erlogen sein. Sind aber die Glanzschilderungen auch von einigen Übertreibungen abgesehen richtig, dann kann Rom nicht bis zur menschenleeren Einöde herabgesunken sein. Die große Frage lautet demnach letzten Endes doch, welche Seite der Quellenberichte zeigt uns das wahre Antlitz Roms? Die Geschichtsforscher können uns also selbst nicht die neutrale Mittelwahrheit aus den sich widersprechenden Quellen hervorzaubern. Und zu meiner Beschämung muss ich eingestehen, ich vermag das Kunststück ebenso wenig fertig zu bringen. Einer der älteren Forscher, Papenkort nämlich, scheint übrigens die Aussichtslosigkeit dieser Operation geahnt und vielleicht sogar erprobt zu haben. In seiner Geschichte der Stadt Rom schreibt er den merkwürdigen Satz: Der Verfasser hat nicht für gut befunden, bei dieser Gelegenheit eine Schilderung des Zustandes der Stadt respektive ihres ungeheuren Verfalls infolge der langen Abwesenheit der Päpste einzuflechten. Papenkort scheint sich darüber klar gewesen zu sein: Bringe ich die Elendsschilderungen, so male ich auf meine Leinwand das trostlose Bild eines elenden Viehhirtendorfes. In dieser dörflichen Einöde kann ich aber unmöglich die doch andererseits in den Quellen niedergelegte Geschichte einer Weltstadt sich abspielen lassen. In einer Einöde kann sich keine Stadtgeschichte ereignen. Und so befand es Papenkort für das einzig Richtige, die unbequemen Elendsschilderungen ganz zu unterdrücken. Das zeugt zwar von der Geschicklichkeit, unbequemen Problemen aus dem Wege zu gehen, nicht aber von Mut, den Problemen auf den Leib zu rücken. Unsere Frage lautet also jetzt: Übertreiben die Elendsschilderungen den wahren Zustand Roms? Ich beantworte diese Frage mit einem Nein. Nehmen wir einmal mit der ganzen Harmlosigkeit der Relativisten an, die zur Begutachtung stehenden Quellen seien unzweifelhaft echt, so bedeutet das, in vielen der angeführten Quellen reden Augenzeugen zu uns. Petrarca beispielsweise hat nach den Quellen Roms Örtlichkeiten mit eigenen Augen gesehen. Wenn er bei der Thronbesteigung Clemens VI. Klagt, dass die Kirchen des Lateran ohne Dach und dem Schnee und Regen ausgesetzt sei, so meldet er Selbstgesehenes. Nun ja, könnte man einwerfen, Petrarca war bekanntlich ein Dichter und im holden Wahnsinn seiner dichterischen Begeisterung bzw. Entrüstung hat er möglicherweise die düsteren Farben etwas zu stark aufgetragen. Doch werden wir schnellstens eines Besseren belehrt: dass die Schilderung des Dichters nicht Täuschung ist, bezeugt die Vorstellung, welche die Bürgerschaft Roms im Jahre 1376 an Gregor den 11. richtete: Kehre zurück, weil Kardinalskirchen, jene geweihten Stätten, heiliger Reste so vieler Blutszeugen, von denen verlassen sind, die die Verpflichtung haben, für sie zu sorgen, so dass sie an Dächern, Toren und Mauern Not leiden, den Herden offen stehen, die bis zu den Altären im Grase weiden. So lautet eine offizielle Mahnung der Bürgerschaft Roms an den Papst nach Avignon. Petrarca hat demnach keineswegs übertrieben, sein Bericht deckt sich mit dem der Bürgerschaft. Könnten aber nicht beide, Petrarca und die römischen Bürger, den Verfall stark übertrieben geschildert haben? Das ist absolut ausgeschlossen. Unmöglich können Petrarca und die Römer den Päpsten und aller Welt vorgelogen haben, die Hauptkirchen Roms seien grasbewachsene Ruinen, wenn das in Wahrheit nicht der Fall war. Man braucht sich nur in die Lage der Dinge hineinzudenken, um das einzusehen. Unsere Berichterstatter schilderten ja nicht etwa im Monde liegende Örtlichkeiten, sondern Lokalitäten, die damals jedermann zugänglich waren. Alle Welt gleichsam konnte sich durch den Augenschein überzeugen, ob die Berichte der Wahrheit entsprachen oder erlogen bzw. übertrieben waren. Während diese ehrwürdigsten Kirchen und Kultstätten der Christenheit zu jener Zeit nur ein bisschen schadhaft und vernachlässigt gewesen, hätten sie im Übrigen noch fest und ganz dagestanden mit heilen Mauern und heilen Dächern, so würden sich die römischen Berichterstatter bei gesundem Verstande gehütet haben, das ungeheuerliche Märchen in die Welt zu setzen: in jenen heiligen Städten weiden die Kühe bis zu den Altären im Grase. Es handelte sich doch nicht um eingestürzte Viehställe, sondern um die ehrwürdigsten Kultstätten, welche die Christen besaßen. Die Päpste, die von ihren Legaten in Rom jederzeit Bericht über den wahren Zustand der Dinge erhalten konnten, würden den verrückt gewordenen Briefeschreibern, welche in einer heilen und dachbedeckten Kirche Visionen von weidenden Herden zu haben vorgaben, die richtige Antwort auf solche harmlosen Übertreibungen nicht schuldig geblieben sein. Wie gesagt, es handelte sich nicht um irgendwelche Viehställe, sondern um die Hauptkirchen der Christenheit. Und über diese heiligen Stätten so grausame Späße zu kolportieren, würde man sich mit allem Nachdruck verbeten haben. Oder vielmehr: kein vernünftiger Mensch in Rom wäre überhaupt auf den Gedanken verfallen, derartige Ulknachrichten über die römischen Hauptkirchen zu erfinden, geschweige denn sie in Klagebriefen in die Welt zu schicken. Wenn die Römer, wenn Petrarca ihre fünf Sinne noch beisammen hatten, was wir doch wohl annehmen müssen, dann würden sie sich gehütet haben, sich auf so dumme und durchschaubare Art unsterblich vor der gesamten Mitwelt zu blamieren. Übertreibungen können mithin die detaillierten Angaben des Verfalls nicht darstellen, sie müssen vielmehr auf Wahrheit beruhen. Unter der einen Voraussetzung allerdings, dass die Quellen echt sind. Was diese Voraussetzung bedeutet, werden wir später erfahren.